Fünftes Kapitel. Emil steigt an der falschen Station aus. Als er aufwachte, setzte sich die Bahn eben wieder in Bewegung. Er war, während er schlief, von der Bank gefallen, lag jetzt am Boden und war sehr erschrocken. Er wusste nur noch nicht recht, weswegen. Sein Herz pochte wie ein Dampfhammer. Da hockte er nun in der Eisenbahn und hatte fast vergessen, wo er war. Dann fiel es ihm portionsweise wieder ein. Richtig, er fuhr nach Berlin und war eingeschlafen, genau wie der Herr im steifen Hut. Emil setzte sich mit einem Ruck bolzengerade und flüsterte, er ist ja fort. Die Knie zitterten ihm. Ganz langsam stand er auf und klopfte sich mechanisch den Anzug sauber. Jetzt war die nächste Frage, ist das Geld noch da? Und vor dieser Frage hatte er eine unbeschreibliche Angst. Lange Zeit stand er an die Tür gelehnt und wagte nicht, sich zu rühren. Dort drüben hatte der Mann, der Grundeis hieß, gesessen und geschlafen und geschnarcht. Und nun war er fort. Natürlich konnte alles in Ordnung sein, denn eigentlich war es albern, gleich ans Schlimmste zu denken. Es mussten ja nun nicht gleich alle Menschen nach Berlin-Friedrichstraße fahren, nur weil er hinfuhr. Und das Geld war gewiss noch an Ort und Stelle. Erstens steckte es in der Tasche, zweitens steckte es im Briefumschlag und drittens war es mit einer Nadel am Futter befestigt. Also ergriff sich langsam in die rechte innere Tasche. Die Tasche war leer. Das Geld war fort. Emil durchwühlte die Tasche mit der linken Hand. Er befühlte und presste das Jackett von außen mit der rechten. Es blieb dabei. Die Tasche war leer und das Geld war weg. Au! Emil zog die Hand aus der Tasche. Und nicht bloß die Hand, sondern die Nadel dazu, mit der er das Geld vorhin durchbohrt hatte. Nichts als die Stecknadel war übrig geblieben. Und sie saß im linken Zeigefinger, dass er blutete. Er wickelte das Taschentuch um den Finger und weinte. Natürlich nicht wegen des lächerlichen bisschen Bluts. Vor 14 Tagen war er gegen den Laternenpfahl gerannt, dass der bald umgeknickt wäre, und Emil hatte noch jetzt einen Buckel auf der Stirn. Aber geheult hatte er keine Sekunde. Er weinte wegen des Geldes. Und er weinte wegen seiner Mutter. Wer das nicht versteht und wäre noch so tapfer, dem ist nicht zu helfen. Emil wusste, wie seine Mutter monatelang geschuftet hatte, um die 140 Mark für die Großmutter zu sparen und um ihn nach Berlin schicken zu können. Und kaum saß der Herr Sohn im Zug, so lehnte er sich auch schon in eine Ecke, schlief ein, träumte verrücktes Zeug und ließ sich von einem Schweinehund das Geld stehlen. Und da sollte er nicht weinen. Was sollte er nun anfangen? In Berlin aussteigen und zu Großmutter sagen, da bin ich? Aber das Geld kriegst du nicht? Geld kriegst du keins, dass du es weißt? Gib mir lieber rasch das Reisegeld, damit ich wieder nach Neustadt fahren kann, sonst muss ich laufen? Prachtvoll war das. Die Mutter hatte umsonst gespart, die Großmutter bekam keinen Pfennig. In Berlin konnte er nicht bleiben, nach Hause durfte er nicht fahren. Und alles das wegen eines Kerls, der den Kindern Schokolade schenkte und tat, als ob er schliefe. Und zu guter Letzt raubte er sie aus. Pfui, Spinne! War das eine feine Welt! Emil schluckte die Tränen, die noch ins Freie wollten, hinunter und sah sich um. Wenn er die Notleine zog, würde der Zug sofort stehen bleiben und dann käme ein Schaffner und noch einer und immer noch einer und alle würden fragen, was ist los? Mein Geld ist gestohlen worden, spräche er. Ein anderes Mal passt du besser auf, würden sie antworten. Steig gefälligst wieder ein. Wie heißt du? Wo wohnst du? Einmal Notleine ziehen kostet 100 Mark. Die Rechnung wird geschickt. In Schnellzügen konnte man wenigstens durch die Wagen laufen, von einem Ende des Zuges zum anderen, bis ins Dienstabteil und Diebstähle melden. Aber hier, in so einem Bummelzug? Da musste man bis zur nächsten Station warten und inzwischen war der Mensch im steifen Hut über alle Berge. Nicht einmal die Station, wo der Kerl ausgestiegen war, wusste Emil. Wie spät mochte es sein? Wann kam Berlin? An den Fenstern des Zuges wanderten große Häuser vorbei und Villen mit bunten Gärten und dann wieder hohe, schmutzig-rote Schornsteine. Wahrscheinlich war das schon Berlin. An der nächsten Station musste er den Schaffner rufen und ihm alles erzählen. Und der würde es schleunigst der Polizei melden. Auch das noch. Jetzt kriegt er es auch noch mit der Polizei zu tun. Nun konnte Wachtmeister Jeschke natürlich nicht mehr schweigen, sondern musste dienstlich melden. Ich weiß nicht, aber der Realschüler Emil Tischbein aus Neustadt gefällt mir nicht. Erst schmiert er ehrwürdige Denkmäler voll und dann lässt er sich 140 Mark stehlen. Vielleicht sind sie ihm gar nicht gestohlen worden. Wer Denkmäler beschmiert, der lügt auch. Da habe ich meine Erfahrungen. Wahrscheinlich hat er das Geld im Walde vergraben oder verschluckt und will damit nach Amerika. Den Dieb zu verfolgen hat nicht den mindesten Sinn. Der Realschüler Tischbein ist selber der Dieb. Bitte, Herr Polizeipräsident, verhaften Sie ihn. Schrecklich. Nicht einmal der Polizei konnte er sich anvertrauen. Er holte den Koffer aus dem Gepäcknetz, setzte die Mütze auf und steckte die Nadel wieder in seinen Jackettaufschlag und machte sich fertig. Er hatte zwar keine Ahnung, was er beginnen sollte, aber hier in diesem Coupé hielt er es keine 5 Minuten länger aus. Das stand fest. Inzwischen verlangsamte der Zug seine Geschwindigkeit. Emil sah draußen viele Gleise glänzen. Dann fuhr man an Bahnsteigen vorbei, ein paar Gepäckträger liefen, weil sie was verdienen wollten, neben den Wagen her. Der Zug hielt. Emil schaute durchs Fenster und erblickte hoch über den Schienen ein Schild. Darauf stand Zoologgarten. Die Türen flogen auf. Leute kletterten aus den Abteilen, andere warteten schon und breiteten froh die Arme aus. Emil beugte sich weit aus dem Fenster und suchte den Zugführer. Da erblickte er in einiger Entfernung und zwischen vielen Menschen einen steifen schwarzen Hut. Wenn das der Dieb war, vielleicht war er, nachdem er Emil bestohlen hatte, gar nicht ausgestiegen, sondern nur in einen anderen Wagen gegangen. Im nächsten Augenblick stand Emil auf dem Bahnsteig, setzte den Koffer hin, stieg noch einmal ein, weil er die Blumen, die im Gepäcknetz lagen, vergessen hatte, stieg wieder aus, packte den Koffer kräftig an, hob ihn hoch und rannte, so sehr er konnte, dem Ausgang zu. Wo war der steife Hut? Der Junge stolperte den Leuten vor den Beinen herum, stieß wen mit dem Koffer, rannte weiter. Die Menschenmenge wurde immer dichter und undurchdringlicher. Da, dort war der steife Hut. Himmel, da drüben war noch einer. Emil konnte den Koffer kaum noch schleppen. Am liebsten hätte er ihn einfach hingestellt und stehen lassen. Doch dann wäre ihm auch der noch geklaut worden. Endlich hatte er sich bis dicht an die steifen Hüte herangedrängt. Der konnte es sein. War es? Nein. Dort war der Nächste. Nein, der Mann war zu klein. Emil schlängelte sich wie ein Indianer durch die Menschenmassen. Dort, dort, das war der Kerl, Gott sei Dank. Das war der Grundeis. Eben schob er sich durch die Sperre und schien es eilig zu haben. Warte nur, du Kanaille, brummte Emil. Dich kriegen wir. Dann gab er seine Fahrkarte ab, nahm den Koffer in die andere Hand, klemmte den Blumenstrauß unter den rechten Arm und lief hinter dem Mann die Treppe hinunter. Jetzt kam's drauf an.